Ich bin die liebe Mumie und aus Ägypten komme ich eh. Mein Kindlein treibt es nicht so arg, sonst steige ich aus dem Sarkophag. Hol euch ins Pyramidenland. 11 Meter unter dem Wüstensand habe ich mein trautes Heim. Es ist mir süß wie Honig sein. Dort unter heißem Wind wird keiner euch mehr finden. Nur lauscht nur mit Tripp und Trapp. Husch ich die Treppen auf und ab. Und hört es einmal pochen, so ist mein Daumen gebrochen an eurer Zimmertür. Oh, Kindlein, seht euch hier.